Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Ja, das war die Stimme vom deutschen Independent Wrestler Thumbtack Jack, der gleich mit mir zusammen im Kayfabe-Podcast von meinem guten Freund Lenny zu Gast sein wird. Ich bin der Kleisi von Wrestling Replay und hört jetzt einfach mal beim Kayfabe-Podcast rein. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kayfabe Podcasts. Am heutigen Abend starten wir ein wirklich geschichtsträchtiges Ereignis in der Geschichte unseres Podcasts, wie schon erwähnt. Denn heute findet das allererste Interview in Kooperation mit dem Wrestling Replay Podcast und dessen Repräsentant Kleisi statt. Kleisi, hallo erstmal. Guten Tag, Lenny. Und dann noch einem weiteren Verbündeten des Teams vom Kayfabe Podcast, dem Angelo. gf-wrestling.de.l, hallo. Meine Wenigkeit Lenny natürlich, ich bin immer da, ich bin der obligatorische Host. Und am heutigen Abend, oder besser gesagt am heutigen Nachmittag, begrüßen wir den Hauptprotagonist der Dokumentationen Cutting Deep und der erst frisch erschienenen von Marco Eisenbart gedrehten Dokumentation Crimson Mask. Er ist der Autor seines eigenen Buches Meine Kämpfe, welches in den letzten Wochen sogar in der zweiten Auflage auf der offiziellen Homepage meinekämpfe.de erschienen ist und sowohl bei amazon.de und sowohl auf meinekämpfe.de in der Printversion für 16,50 Euro und so als E-Book bei amazon.de für 6,50 Euro bestellt werden kann. Er ist ein ehemaliger WXW Hardcore Champion, er ist ein Mitglied der WXW Hall of Fame Class auf 2010. Er ist ein Masters of Pain-Sieger, ein zweimaliger Tournament of Death-Sieger. Er ist die Deathmatch-Wrestling-Legende Alexander Petranowski, besser bekannt unter seinem In-Ring-Namen Thumbtack Jack. Hallo Alex. Lenny, schön, dass ihr mich dabei habt beim Podcast. Und ich muss dir sagen, hast du schon mal drüber nachgedacht, Karriere zu machen als Ringsprecher? Denn so schön wurde ich für ein Interview noch nie begrüßt. Ja, also das berufliche Ziel meinesgleichen, das ist nämlich auch Reporter, Kommentator, sowas in die Richtung. Und deswegen bin ich, was das angeht, schon ziemlich vertraut mit der Materie. Gut, was du da machst, jo. So, danke Alex, aber eigentlich bist du ja hier der Hauptprotagonist, was das Ganze angeht. Und deswegen werden wir auch nicht vom Thema abschweifen. Und da ja einige unserer Hörer vom Kayfabe-Podcast doch eher auf dem Gebiet der professionellen Wrestling-Ligen wie WWE oder TNA also ziemlich einflussreich sind, zumindest was das Gebiet angeht, dann würde ich dich als erstes gerne mal fragen, bei welchen Ligen warst du denn hauptsächlich aktiv und wie würdest du deinen Wrestling-Stil beschreiben? Also die namenhaftesten Ligen, bei denen ich war, das war einmal hier in Deutschland die WXW, Westside Extreme Wrestling im Ruhrgebiet. Auch international sind die sehr bekannt inzwischen. In den USA, in Japan bestellt man auch die DVDs von der WXW. Und in den USA natürlich bei IWA East Coast, da hatte ich meinen Durchbruch. Und auch bei der CCW bin ich dann später regelmäßig aufgetreten, also bei Combat Zone Wrestling, das durchaus vielen Independent-Fans ein Begriff, eine sehr etablierte Liga in Philadelphia, in den USA drüben. Und mein Wrestling-Stil würde ich beschreiben als Hardcore High-Flying. Das ist im Prinzip das, was ich gemacht habe. Also ich habe sowohl Death-Matches bestritten, also quasi sehr extreme Hardcore-Matches, als auch ganz normale Kämpfe, und in denen war ich eher so in die Kategorie des Highflyers einzuordnen, der auch gerne mal ordentlich fest zugeschlagen hat, also mit so einer Prise Strong-Style-Finish. Das heißt, man könnte das ja eigentlich so sagen, dass du mit einer der Ersten warst, der den High-Flying-Stil sozusagen mit dem Deathmatch-Stil vermischt hat. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, vor allem hier in Europa. Also es gab halt ein paar Vorreiter in den USA, die haben das schon vor mir gemacht. Also in der WWE, WWF damals natürlich Leute wie Jeff Hardy, die diesen Stil gegangen sind, aber auch in der ECW Leute wie Sabu oder drüben in Japan Hayabusa, in den USA Nick Mondo, in der Independent-Szene, das waren so die Vorreiter, und das war das, was mich am meisten fasziniert hat, der Stil, der mich am meisten fasziniert hat, wo ich ganz jung war, 15, da habe ich mein erstes Training begonnen. Und in Europa gab es damals einfach niemanden, der diesen Stil gegangen ist, und deswegen habe ich gedacht, ja gut, ich als Fan persönlich würde sowas sehr, sehr gerne sehen wollen im Ring, wenn ich so eine europäische Wrestling-Show besuche, und wenn es kein anderer macht, naja, dann mache ich das eben und kombiniere Hardcore mit Highflying. Gerade wenn es um deine Vorbilder von früher geht, wie zum Beispiel Sabu, Jeff Hardy oder Hayabusa, man möchte sie jetzt vielleicht nicht als Vorbilder bezeichnen, aber zumindest als Vorreiter für dich. Und da verweise ich dann auch nochmal gerne auf meine Kämpfe, auf das Buch von Alex, denn da wird das Ganze auch noch ein bisschen detaillierter, besser gesagt umschrieben. Also wer sich das kauft, ist da ganz klar auf der sicheren Seite, und das heißt aber trotzdem nicht, dass er dieses Interview nicht verfolgen dürft. Also dürfte man vielleicht mal so sagen, hier werden nur die grundlegenden Sachen erzählt, denn das alles weitere steht im Buch von TJ. Dann vielleicht mal eine Frage, die wirklich viele Hörer interessiert. Wie kamst du denn überhaupt zum Namen Thumbtack-Jack? Das war der Name, den ich, ja, böse, ich habe mal Backyard-Wrestling gemacht, den ich als Backyard-Wrestler bereits hatte. Und das war schlichtweg ein Tribut an Cactus Jack, an diesen ja, Charakter, den Mick Foley verkörpert hat. Und naja, da ich gerne Reißnägel, also Thumbtacks, benutzt habe in meinen Matches, habe ich ihn eben Thumbtack-Jack genannt. Und ja, das hatte eigentlich einen ganz guten Klang, und deswegen habe ich den Namen dann einfach behalten, als ich angefangen habe, bei Shows aufzutreten. Wer inspirierte dich denn bei deinem Moveset? Du hattest ja schon Hayabusa, Sabu und Jeff Hardy angesprochen, aber auf diese ganz, ganz klaren Moves, wie kamst du denn überhaupt darauf? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, ich habe das gemacht, was die meisten Independent Wrestler machen. Ich habe mir einfach überall bei anderen Independent Wrestlern Sachen geklaut, und da kann ich jetzt gar nicht eine einzelne Person nennen, wo ich mich von habe inspirieren lassen, sondern du siehst halt mal hier von einem Kollegen einen coolen Move, und dann siehst du da ein Tape aus Japan und siehst eine coole Aktion und denkst dir, ach, die kannst du irgendwie abwandeln. Und mir persönlich war es halt immer sehr, sehr wichtig, ein innovatives Moveset zu haben und Aktionen zu zeigen, die in der Form ja niemand anderes auf der Welt zeigt. Und ja, das ist, finde ich, eine der Sachen, die das Wrestling so schön macht, dass einem als Aktiver eigentlich nie die Fantasie ausgehen kann, weil es gibt so viele Varianten, wie du Aktionen kombinieren, neu erfinden kannst, dass es da eigentlich immer etwas Neues gibt, was du dem Publikum bieten kannst. Konkurrenz belebt das Geschäft, also im Wrestling oder besser gesagt im Independent Wrestling, auch was die Movesets angeht, ist dieser Grundsatz ja eigentlich schon weitliegend oder grundlegend verbreitet. Das ist natürlich auch keine große Sache, denn man kann das auch nicht als Stehlen bezeichnen, denn man hat jeden Move schon fast überall gesehen. Und auch das war eines deiner Ziele, dass du Moves zeigst, die keiner zuvor gezeigt hatte. Ist es dir denn überhaupt gelungen? Das ist mir schon durchaus gelungen. Also ich habe so ein paar Aktionen im Repertoire gehabt, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Cartwheel Arm Drag, einfach eine Art und Weise, wie ich in die Wheelbarrow Position gekommen bin, indem ich ein Cartwheel gemacht habe. Das hat sonst nie jemand auf der Welt gemacht, davor nicht, danach nicht, nicht mal in Mexiko. Ja, da gab es so einige Aktionen, die ich gezeigt habe. Aber auch mein Finisher, den Brace to the Face, das ist im Prinzip die Ausgangsposition von einem Crossleg Michinoku Driver, wo ich dem Gegner dann über meinen Kopf nach hinten werfe und mit dem Gesicht auf meinem Knie, und das war ja damals noch unterstützt durch eine Knieschiene, also diese Schienen, die auch Steve Austin getragen hat, von meinen Kreuzbandrissen, deswegen musste ich den Ring tragen. Und da ist halt dann der Gegner auf meiner Knieschiene gelandet mit dem Gesicht, Brace to the Face nannte sich das Ganze. Und ja, also wie ich gesagt habe, es gibt immer Wege, wenn man nur kreativ genug ist und lange genug grübelt, dann gibt es immer irgendwelche Art und Weisen, Aktionen neu zu erfinden, auf jeden Fall. Damit schließen wir das also schon mal aus. Du warst also einer der ganz extremen Wrestler, die es da draußen gab. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum du eben dann später, selbst in den USA, ständig gebucht wurdest und etabliert warst. Jetzt ist natürlich meine Frage, man denkt sich natürlich, ja, der TJ, schau dir mal an, der hat es jetzt so weit hoch geschafft. Jetzt ist natürlich von vielen die Frage, seit wann bist du Wrestling-Fan und wolltest du überhaupt Wrestler werden, als du noch jung warst? Das bist du natürlich immer noch jung, also. Ja, aber nee, ich war ganz, ganz jung, als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen und Wrestling-Fan wurde, nämlich mit 5 Jahren, da habe ich meine erste Show gesehen, war dann auch bei meiner ersten Live-Show mit 6 oder knapp 7 und Wrestler werden wollte ich aber nie, das war eigentlich ein Unfall und da bin ich irgendwie reingerutscht, weil ich einfach angeschrieben wurde damals, als ich 15 war, von einem Promoter, der hat in Nürnberg Training veranstaltet, ich habe damals in München gewohnt, da wohne ich jetzt auch wieder. Und naja, mein Gott, wie man als 15-Jähriger ist, man probiert halt alles im Leben einmal aus und ich habe mir gedacht, ja gut, schnappst du dir irgendwie einen Kumpel von dir, fährst du mal nach Nürnberg zum Wrestling-Training, warum denn nicht, macht bestimmt Spaß. Und habe dann gemerkt, ja hoppla, das ist irgendwie der erste Sport in deinem Leben, wo du wirklich Talent dafür hast, da sollst du vielleicht am Ball bleiben. Und das bin ich dann auch, bin weiterhin zu den Trainings gefahren und ehe ich mich versehen konnte, wurde ich dann in den Ring gesteckt. Viel zu früh damals, nach nur 3 Monaten Training, also das ist im Nachhinein ein grober Fehler, aber naja, die europäische Wrestling-Szene, die war damals auch noch, ja, wie soll ich sagen, unterentwickelt in gewissem Maße und da kam das leider vor, dass Leute zu früh in den Ring gelassen wurden. Wer hatte denn den maßstäblich größten Erfolg an deiner Wrestling-Karriere, also was das Training anbetrifft oder den Trainer? Also was das Training anbetrifft, vor allem jemand, den die meisten heute gar nicht mehr kennen, Big Sick Ben nannte sich der gute Mann. Der hat mich 2002 und 2003 sehr, sehr intensiv in Heidelberg trainiert. Davor hatte ich schon bei anderen Leuten Training, aber das war derjenige, der mir wirklich am meisten mit auf den Weg gegeben hat. Der hat selbst bei Chris Hero inzwischen als Cassius Ohno in der FCW, in der Farmliga von der WWE, bekannt. Ja, der hat sein meistes Zeug von Chris Hero gelernt und das eben an mich weitergereicht. Und na klar, ich hatte verschiedene andere Trainer und Seminare, die ich besucht habe, also bei Chris Hero auch oder Mike Quackenbush und allen möglichen Leuten. Aber das meiste habe ich wirklich von Big Sick Ben gelernt. Und was man auch nicht unterschätzen darf bei Shows selbst, denn ein Auftritt bei einer Show ist immer eine viel, viel bessere Erfahrung als jedes Training, das du haben wirst. War dein oder stand dein persönliches Umfeld denn eigentlich ziemlich positiv gegenüber dem Thema Wrestling? Denn Wrestling ist ja wirklich so ein Thema, was in Deutschland nicht unbedingt Mainstream ist und gerade auch deshalb etwas negativ angenommen wird, da es halt auch noch ziemlich viel Brutalität enthält und auch wirklich harte Inhalte. Und deswegen würde ich dich mal fragen, stand denn dein persönliches Umfeld dem Wrestling positiv gegenüber? Waren da, aber das ist glaube ich auch ganz normal, ja, die haben da eher den Schutzmodus aktiviert und sich gedacht, oh Gott, unser armer Junge, auf den haben wir doch das ganze Leben lang aufgepasst und jetzt macht er da so einen gefährlichen Sport. Und mein Vater hat mich da noch mehr unterstützt als meine Mutter. Meine Mutter hat sich damals einfach nur eingebildet, dass ich das nicht tun würde und hat sich versucht einzureden, dass ich das gar nicht mache und das war dann für sie irgendwie gut. Und ansonsten das Umfeld, also Klassenkameraden damals waren, wie gesagt, ich war sehr, sehr jung, wo ich angefangen habe, ich bin ja auch noch aufs Gymnasium gegangen damals, die fanden das eigentlich durch die Bank cool, vor allem nachdem die mich dann das erste Mal im Fernsehen gesehen haben, bei irgendeinem Auftritt bei Absolut Schlegel, falls das noch jemand kennt, das war so eine Talkshow mit Tobi Schlegel, der jetzt auch noch ein paar Sachen im TV macht. Und genau, da hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt und das ist eigentlich alle relativ cool. Wobei man sagen muss, dass du ja an dieser Show nicht unbedingt, du hast zwar gut abgeschnitten, aber du musstest auch einiges einstecken, wenn man das vielleicht mal so sagen darf. Du musstest ja einen Bump nehmen, also einen 450 Splash auf ziemlich dünne Judomatten und ich glaube, dieser Schmerz dürfte nicht unbedingt angenehm gewesen sein. Da sehe ich, dass du mein Buch gelesen hast, da beschreibe ich das nämlich sehr detailliert. Das Problem war, da lagen halt einfach, die waren gar nicht mal so dünn, also das waren ganz normale Judomatten, die durchaus dick sind, aber die halt einfach nichts abfedern. Also die kaum einen Unterschied machen, als wenn du auf den Boden fallen würdest. Und ich habe halt darauf ein 450 gemacht und das hat halt so gut wie gar nicht abgefedert. Im Gegensatz zu einem Ring, der jetzt natürlich nicht butterweich ist, aber der so dann auch mal ein bisschen abfedert, weil naja, mein Gott, da ist eine Feder unten drunter. Und also da hat es mir echt fast irgendwie meine Bauchdecke zerstört und ich habe mich, keine Ahnung, es hat sich angefühlt, als ob man vom 10-Meter-Turm irgendwie einen Bauchplatscher macht. Das war schon ziemlich heftig vom Schmerz, ja. In Anbetracht des Geschehens möchte ich übrigens mal noch meine beiden Kollegen bitten, auch noch für eine Regelanteilnahme am Interview zu sorgen. Habt ihr denn bezüglich des Themas auch noch Fragen? Ja, ich wollte nur noch fragen, wir haben ja am Anfang hast du ja was über die Wrestling-Ligen gesagt, in der du vertreten warst und ich hätte gern gewusst, ob du auch eine Karriere bei einer größeren Liga wie vielleicht der TNA oder sogar Ring of Honor oder WWE in Anspruch genommen hättest, weil du verkörperst ja eine andere Art von Wrestling, als man sie bei der WWE sieht. Genau, also du hast dir die Frage eigentlich fast schon selbst beantwortet, weil WWE kam für mich nie in Frage, weil es mir einfach zu wichtig war und zu sehr am Herzen lag und weil einfach meine Leidenschaft war, Deathmatches zu machen. Und da war mir bewusst, dass ich mir damit den Weg zur WWE verbaue. Bei Ring of Honor und TNA hätte man eher noch Chancen, mit sowas unterzukommen. Also weiß nicht, Sabu zum Beispiel war ja bei TNA relativ lange unterwegs. Aber das sind auch Ausnahmen und das war eigentlich nie mein Ziel. Also ich muss auch sagen, meine Ziele habe ich eigentlich alle erreicht im Wrestling-Business, weil also mein größter Traum war halt immer bei Tournament of Death anzutreten. Das war so diese eine Show, das eine Deathmatch-Turnier, was ich, als ich selbst noch jung war und angefangen habe, dieses extreme Wrestling zu schauen, das war von Anfang an mein Traum, da irgendwie jemals irgendwann aufzutreten. Und wenn ich dann nicht mehr aufgetreten bin, habe das Turnier zweimal gewonnen. Und von daher für mich persönlich kam WWE, Ring of Honor, was auch immer, kam nicht in Frage. Okay, und da du gerade Tournament of Death ansprichst, dann möchte ich auch fragen, hast du ein Lieblingsmatch von den Tournament of Death Matchen gehabt? Die meisten Leute würden jetzt denken, das Match gegen DJ Hyde, weil das populärste ist. Ja, das war der Kampf, wo wir eine Glasscheibe in Brand gesetzt haben, da habe ich dann eine Powerbomb und Poprock durchgenommen und einen Haufen Leuchtstoff waren, haben wir zerstört und am Ende habe ich ihm richtig lange Spritzennadeln in den Kopf gesteckt und mit einem Betonstein draufgehauen und also verrücktes Zeug und vor allem viele Sachen, die Leute in den USA vorher noch nie gesehen haben, auch Aktionen mit meinen Spritzen. Das war das erste Mal in den USA, dass mir Spritzen durch die Wangen gesteckt wurden. Das war quasi einer meiner Trademark-Spots. Aber ein Match, was ich persönlich viel, viel besser finde, war das Finale bei Tournament of Death 8.5, Tournament of Death Rewind. Da bin ich im Finale gegen Masada angetreten und war extrem zufrieden mit dem Match. Also da war ich wirklich sehr, sehr glücklich mit, weil wir eben nicht das typische Tournament of Death Match gewrestelt haben mit den ganz krassen Bumps, mit den Stürzen von irgendwelchen Häuserdächern und LKW-Dächern und alles Mögliche, sondern einfach ein wirklich gutes Match, was halt auch ein paar Deathmatch-Elemente drin hatte. Und da war ich sehr, sehr stolz drauf und da kamen dann auch hinterher einige von den CCD-Leuten, also auch nicht nur Aktive, sondern auch Kameramänner und Fotografen und Leute, die wirklich bei jedem Tournament of Death live dabei waren und haben mir gesagt, hey, danke, das war das beste Finale, was wir hier bei diesem Turnier jemals gesehen haben. Und ja, das war ein Riesenlob damals für mich. Okay, danke, das war's dann erstmal von meiner Seite. Ja, der Angelo wollte eigentlich auch noch was fragen. Ich warte jetzt auf seine Frage hier vergeblich. Ja, also wenn du deine Karriere jetzt nochmal Revue passieren lässt, das ist jetzt zwar an wie in so einer schlechten Fernsehwerbung, aber würdest du irgendwas anders machen? Nee, ich würde nichts anders machen. Also das hat jetzt mit meiner Wrestling-Karriere weniger zu tun, als mit meiner Art und Weise, wie ich das Leben als Ganzes betrachte. Und ich habe die Einstellung, dass wenn du glücklich bist und zufrieden mit der Person, die du bist, dann solltest du nichts in deiner Vergangenheit bereuen, weil alles, was in deiner Vergangenheit passiert ist, hat irgendwie dazu beigetragen, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist. Und da, wo ich jetzt bin, da bin ich sehr glücklich und zufrieden mit mir. Und von daher würde ich nichts ändern. Objektiv betrachtet könnte ich natürlich sagen, okay, ich habe einige Sachen gemacht, die dumm waren, mal von Deathmatches ganz abgesehen. Aber zum Beispiel, also ich musste ja meine Karriere beenden, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aufgrund einer Verletzung, aufgrund eines Wirbelsäulenbruchs. Und eine Woche, bevor ich das Match hatte, wo ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe, hatte ich zwei andere Kämpfe an dem Wochenende und bei dem ersten davon habe ich mir eine ziemlich schwere Gehirnerschütterung, also die schwerste meiner Wrestling-Laufbahn, zugezogen. Und das zum Beispiel eine Verletzung, da müsste man sich einfach eine Auszeit gönnen und dürfte auf gar keinen Fall eine Woche später wieder in den Ring steigen. Und ich habe das eben trotzdem gemacht, weil es auch wieder ein Match gegen Masada war, was mir sehr wichtig war, was mir sehr am Herzen lag, eine Show, die ich nicht absagen wollte. Und das war auch einer der Gründe, da kam vieles zusammen, aber einer der Gründe, dass ich die Gehirnerschütterung hatte und natürlich unkonzentriert und ein bisschen unkoordinierter war in dem Match, was dafür zugeführt hat, dass ich mir dann eben die Wirbelsäule gebrochen habe. Und ja, das ist so ein Aufruf, den ich auch ganz gerne starte an alle Wrestler da draußen, an alle Wrestling-Promoter und jeden, der irgendwie im Business involviert ist. Gehirnerschütterung, damit ist echt absolut nicht zu spaßen und ehrlich gesagt kann man gar nicht oft genug betonen und vor allem die, ja, die Folgeschäden, die die hervorrufen. Und ich arbeite momentan auch zusammen mit einem Studenten aus Großbritannien, der schreibt seine Bachelor-Abschlussarbeit über die Nachfolgen von Gehirnerschütterungen bei Wrestlern. Hat da zum Beispiel auch mit Mick Foley, mit Tommy Dreamer drüber geredet und eben auch mit mir. Und ja, ich finde vor allem im Independent Wrestling wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn es da striktere Regeln gäbe, ähnlich wie das auch bei eigentlich allen anderen Sportarten ist. Man schaut sich mal den MMA-Bereich an, wenn da einer eine Gehirnerschütterung hat und mag die noch so klein sein, dann wird er erstmal gesperrt für 45 oder sogar 90 Tage, darf nicht mehr antreten. Und im Independent Wrestling ist es gang und gäbe, dass Leute mit allen möglichen Verletzungen in den Ring steigen. Und ja, das ist eine Sache, da muss sich definitiv was ändern. Ja, für mich als Autor ist es natürlich auch noch interessant, was hat dich eigentlich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Das war eine rein selbsttherapeutische Maßnahme, weil nach dieser schweren Verletzung, nach dem Wirbelsäulenbruch, da konnte ich ja monatelang erstmal nicht viel machen. Also ich bin da in kein Korsett gesteckt worden oder und hatte auch keine Operation und nichts, sondern ich war halt formkörperlich und hatte ein natürliches Muskelkorsett, wie es die Ärzte genannt haben. Und deswegen musste ich einfach quasi nur die Zeit verstreichen lassen und warten und meinem Körper sehr, sehr viel Ruhe und möglichst wenig Bewegung gönnen, monatelang, damit das wieder von selbst zusammenheilt. Und da hatte ich einfach sehr, sehr viel Zeit und natürlich auch sehr, sehr viel Wut und sehr, sehr viele Emotionen in mir. Mein Gott, meine Wrestling-Karriere war vorbei nach 10 Jahren. Das, was ich immer schon gemacht habe, seit ich ein Erwachsener war und sogar die Jahre davor schon, ist auf einmal aus meinem Leben entrissen worden. Und um damit klarzukommen, hat es mir sehr, sehr geholfen, das Buch zu schreiben, weil ich dadurch auch die ganzen positiven Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Wrestling-Business, mir selbst nochmal vor Augen halten konnte und ganz nebenbei natürlich auch ein unterhaltsames Werk schreiben konnte für alle, die irgendwie sich für die Wrestling-Szene interessieren. Und ja, das ist mir sehr, sehr gut gelungen und das Feedback zeigt mir das auch immer wieder. Und für mich persönlich ist es immer das Schönste, wenn Leute kommen, die mit Wrestling gar nichts am Hut haben, die nicht mal wissen, was Wrestling ist und die mein Buch gelesen haben, mich hinterher darauf ansprechen und sagen, hey, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Und das zeigt einem, da muss man irgendwas richtig gemacht haben, wenn sogar Leute, die mit Wrestling nichts am Hut haben, dein Buch gut finden. Wir reden zwar hier immer von den schönen Seiten deiner Wrestling-Karriere, aber wir dürfen natürlich auch nicht, wir müssen natürlich auch auf dein leider tragisches Karriereende eingehen, dass du dir ja bei der WXW am 3. Oktober 2010 Oberhausen zugezogen hast, also gegen Masada zwar gewonnen hattest, aber du hattest dir 5 Minuten, nachdem das Match angeläutet worden war, ja tatsächlich die Wirbelsäule, glaube ich, nur angeprellt müsste es gewesen sein und du hättest dir dann erst die Wirbelsäule gebrochen, weil du den Kampf zu Ende geführt hast. Stimmt das eigentlich, was einige deutsche News-Seiten berichtet haben, direkt danach? Also erstmal eine kleine Korrektur, das war der 2. Oktober. Normalerweise bin ich da nicht so penibel, aber das ist so eines dieser Daten in deinem Leben, die merkst du dir, die vergisst du nicht mehr. Und das ist natürlich reine Spekulation, auch ich selbst weiß es nicht ganz genau, zu welchem Zeitpunkt von dem Match die Wirbelsäule denn letztendlich gebrochen war, weil, naja, mein Gott, ich hatte keine Kernspintomographie zu Anfang vom Match und zum Ende vom Match, aber ich kann halt nur davon urteilen, wie sich der Körper selbst anfühlt und das Problem für mich war, als sich dieser erste Spot ereignet hat, der halt ausschlaggebend war für die Verletzung, da habe ich versucht, eine Last Ride Powerbomb von Masada aufzukontern durch einen Hurricane Runner, durch einen Frankensteiner und bin halt dabei auf dem Kopf gelandet. Und ich habe da in der Situation selbst schon gemerkt, ach du Scheiße, das fühlt sich gerade nicht gesund an in meinem Rücken, das fühlt sich ganz anders an, als die Schmerzen du sonst immer hattest. Aber bin davon ausgegangen, dass das eine Rückenprellung wäre, also eine, beziehungsweise eine Staubung der Wirbelsäule, weil sowas hatte ich schon ein, zwei Mal und da wusste ich, wie das anfühlt und das hat sich ungefähr ähnlich angefühlt. Deswegen war so meine laienhafte Vermutung in der Situation, ja okay, Arme, Beine, kannst du noch alles bewegen, dann schalt mal den Autopiloten an und versuch, das Match zu Ende zu bringen. Und ob die Wirbelsäule zu dem Zeitpunkt schon gebrochen war oder nicht, das kann ich auch nicht sagen. Aber natürlich hat es nicht geholfen, der Rest vom Kampf, weil ich habe dann noch weiterhin alle möglichen Bumps genommen, auch vom Top Rope und Powerbomb und Brainbuster, also Aktionen, wo sich deine Wirbelsäule zusammenstaucht und sogar Aktionen außerhalb vom Ring auf Betonboden. Und das sicherlich alles nicht förderlich, wenn du ja dir die Wirbelsäule gebrochen hast. Und es ist ein wahres Wunder und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so einen Haufen Schutzengel hatte, die da auf mich aufgepasst haben. Das haben auch Ärzte hinterher gesagt, dass es ein ziemlich großes Wunder, dass ich nicht im Rollstuhl gelandet bin und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Man könnte ja vielleicht mal auch hier den WWE-Worker Sin Cara ansprechen, denn dieser glänzt ja mit seinem High-Flying-Stil, aber allerdings sind seine Moves nicht gerade sauber ausgeführt. Und wenn man sich jetzt deine Geschichte so anhört, könnte es wahrscheinlich bei ihm auch nur eine Frage der Zeit sein, bis es sich tatsächlich auch mal was etwas Größeres tut. Er hatte sich ja bei der Survivor Series 2011 gegen das Kreuzband gerissen, als er über das Seil springen wollte, mit einem Top-Rope-Plancher. Und da war für Sin Cara, also ich habe da auch so meine Bedenken, dass bei Sin Cara da irgendwann mal was Größeres passieren könnte. Na okay. Gerne einhaken, bei Sin Cara glaubt gar nicht mal, dass das sein Eigenverschulden größtenteils ist, sondern dass er eins der Probleme hat, die ich auch selbst hatte. Wenn du ein innovatives Moveset hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, die richtigen Gegner zu finden, die auch all deine Aktionen wirklich gut zählen können. Weil natürlich nicht nur das Ausführen dieser Aktionen sehr, sehr schwierig ist, von seltenen innovativen Aktionen, sondern eben auch das Sellen davon. Und viele Leute, die mit ihm zusammen im Ring stehen, viele Kollegen sind damit auch ziemlich überfordert. Und was aber natürlich nicht heißt, dass er an manchen Sachen nicht selbst schuld hat. Also was du angesprochen hast bei der Survivor Series, das war zum Beispiel einfach ein dummer Unfall. Also da war ja kein anderer mit involviert in dieser Aktion. Er ist halt einfach beim Laufen dumm weggeknickt, wie es vielen vorher auch schon passiert ist und vielen Leuten weiterhin passiert ist. Also Triple H hatte das damals auch, dass er sich einfach beim Laufen alle Bänder zerreißt im Knie. Und naja, sowas passiert bei Hochleistungssportlern. Und man sollte jetzt, glaube ich, nicht Sin Cara als das schlechte, negative Aushängeschild der WWE sehen. Ja, da muss ich Alex jetzt auch recht geben, denn bei CMLL oder bei AAA, wenn man sich die Matches jetzt mal im Internet zum Beispiel anschaut, sieht man auch, dass Sin Cara wirklich das Potenzial hat und die Moves auch so durchführen kann. Und bei der WWE, wenn man sich jetzt zum Beispiel Tyson Kidd anschaut, ich glaube, das war das, wo Sin Cara von der Ringecke runtergeflogen ist. Da sieht man auch, dass das wirklich nicht die Schuld von Sin Cara war. Also Mystico ist ein Ausnahmeathlet. Das Problem ist halt nur, dass die WWE versucht, ihm seinen oder den korrekten Stil, wie es die WWE ja nennt, aufzuzwängen. Und das ist eben das Problem, was Sin Cara hat. Lass dem vielleicht mal ein anderthalbes Jahr Zeit, dann könnte das besser laufen im WWE-Ring. Aber auf Teufel komm raus zu agieren in den ersten Wochen, also ich weiß auch nicht, ob das richtig war mit Sin Cara. Braucht man sich nicht wundern, warum der bei seinem ersten Bump direkt einen Fehler macht. Naja, das lag aber auch daran, dass die Sprachkenntnisse gefehlt haben. Der konnte kein Wort Englisch und wurde dann von Englisch ins Match mit Chavo Guerrero geworfen. Naja, muss man sich auch nicht unbedingt wundern. Da können wir vielleicht auch mal was anderes ansprechen, wenn wir gerade bei den Sprachen sind. Ich glaube, der Alex verfügt ja wirklich über sehr gute Englischkenntnisse, was das angeht. Yes, I do. Nein, aber zu der Sache von wegen Sprachprobleme im Ring, da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Und da muss ich euch ein bisschen widersprechen, weil, man kann es nicht verallgemeinern, aber oftmals ist Wrestling wirklich sowas wie eine universelle Sprache und da durchs Wrestling kannst du kommunizieren mit Leuten, mit denen du außerhalb vom Ring kein Wort wechseln kannst. Also ich selbst habe das gemerkt, wo ich das erste Mal ein großes, langes Match gegen einen Japaner hatte drüben in den USA, Ryuji Ito von Big Japan Wrestling, der hat auch wirklich nur ganz, ganz wenige Brocken Englisch gesprochen, also echt das Allernötigste. Und mit dem konnte ich das Match auch gar nicht absprechen, weil wir uns einfach nicht miteinander verständigen konnten. Nicht mal mit jemandem, der versucht hat zu übersetzen, also nicht mal das hat funktioniert. Und deswegen sind wir einfach im Ring rausgegangen und haben das Ding improvisiert, bis auf die letzten beiden Spots, die standen vorher fest. Und das hat wunderbar funktioniert. Also das kann auch sein, das kann auch funktionieren im Wrestling, dass man, obwohl man sich nicht verständigen kann, trotzdem ein großartiges Match auf die Beine zaubert. Aber natürlich, also wie du gesagt hast, hinderlich ist es auf jeden Fall, vor allem bei jemandem, der in der WWE antritt, wenn der keine Englischkenntnisse hat. Das ist natürlich ein großes, großes Manko. Man merkt schon, dass wir uns hier genau den richtigen Interviewgast in der ersten Ausgabe ausgesucht haben, denn ich glaube, genau so einen braucht man hier in der ersten Ausgabe. Das macht Mut und auch Motivation gibt das, um weiterzumachen. Danke, Alex, erstmal an dieser Stelle. Gerne, gerne. War denn eigentlich vor deinem großen Unfall gegen Masada schon davor ein grundlegender Gedanke vorhanden, aufzuhören? Definitiv. Also ich habe schon selbst gemerkt, dass meine Karriere sich dem Ende zuneigt, weil ich einfach zu viele Verletzungen angesammelt habe. Und ja, Verletzungen, die ich heute sogar noch auslaboriere. Also ich komme jetzt gerade heute frisch vom Arzt, von einer Operation, die ich erst letzte Woche hatte. Da wurde mir ein neues Kreuzband eingesetzt. Ein Kreuzbandriss habe ich mir damals zugezogen Ende 2007 bei dem ersten Boiler Room Ladder Match der Wrestling-Geschichte. Das erste und einzige. Gab es vorher nicht, gab es hinterher nicht. Und ja, seitdem habe ich den Rest meiner Wrestling-Karriere mit gerissenem Kreuzband bestritten, beziehungsweise ohne Kreuzband. 2004, noch viel früher, da habe ich mir mein Schlüsselbein gebrochen in einem Match gegen Raven. Und ja, das Schlüsselbein war seitdem auch einfach komplett offen gebrochen. Also es war ein Bruch, den hat man gesehen an meinem Körper, ohne dass man mich jetzt Röntgenaufnahmen drin machen muss. Sondern man musste mich einfach anschauen und hat gesagt, ach du Scheiße, da steht noch ein Auslaufschulter raus. Der gehört da aber nicht hin. Und auch eine Sache, mit der ich einfach weitergerestelt habe über all die Jahre. Und ja, sowohl das Schlüsselbein als auch das Knie habe ich mir jetzt dieses Jahr eben operieren lassen. Und ja, um dann Ende des Jahres wieder völlig hergestellt und völlig fit zu sein. Die Wirbelsäule, die schlimmste Verletzung sozusagen, davon habe ich zum Glück keine schweren Folgeschäden mehr. Und ja, ich habe das damals schon gemerkt, wo ich meine letzten Matches bestritten habe und so das letzte Jahr, das letzte halbe Jahr meiner Karriere, habe ich schon gesehen, Junge, du hast deinem Körper so viel zugemutet, das kannst du nicht mehr ewig machen. Und ein Ende war für mich eh schon in sich. Es stand sogar auch schon ein Datum fest von der Show, wo ich meine Karriere beenden wollte. Aber naja, gut, dann ist es eben ein halbes Jahr früher passiert. Was soll ich mich im Nachhinein darüber ärgern? Was soll ich mich darüber ärgern? Weil ändern kann ich es eh nicht. Und da hat das Schicksal wohl zugeschlagen. Angelo, dann darfst du jetzt ran. Ja, also mich würde jetzt auch nochmal interessieren, was bekommt man denn jetzt eigentlich so als Pro-Wrestler an Gehalt, also oder pro Show besser gesagt? Viel zu wenig. Also die Leute haben immer die Vorstellung, das ist auch so das, was ich immer gemerkt habe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die jetzt vom Wrestling viel Ahnung haben, die mich nur so kennen über Bekannte und ja, hier der Alex, der ist Wrestler und die dann auf mich zukommen und sagen, boah, cool, du bist Wrestler, du musst ja auch irgendwie voll gut Geld verdienen und da wundere ich mich immer und denke mir, nein, das ist leider nicht der Fall. Also in der WWE, da verdient man gut Geld und in Japan bei einigen Ligen und bei TNA so lala. Aber ansonsten schaut es halt echt mau aus und als Independent Wrestler kannst du froh sein, wenn du inklusive Merchandise-Verkäufe ja, mit so einem mittelhohen, dreistelligen Betrag die Halle wieder verlässt. Und also reich wird da definitiv niemand. Und es gibt Kollegen in den USA vor allem, die versuchen das als Independent Wrestler wirklich das quasi als ihren einzigen, als ihren Hauptberuf zu machen. Aber das geht natürlich einher mit einem Körper, den du dir einfach kaputt machst und kaputt machen musst. Weil um von so einem geringen Gehalt pro Show über die Runden zu kommen, musst du halt jedes Wochenende zweimal antreten und am besten unter der Woche auch nochmal, damit es dann am Ende vom Monat gerade so reicht, um all deine Rechnungen zu bezahlen. Und ja, deswegen, die meisten Wrestler, also hier in Europa vor allem, haben halt nebenbei einen Standbein, einen normalen Beruf, eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer, was sie machen. Und andere auch gar nicht. Also es ist ein Beruf, von dem auf gar keinen Fall. Wie verlief denn eigentlich dein Leben seit dem tragischen Karriereende? Sowohl freizeitmäßig als auch beruflich? Also ich habe zu Ende geführt erstmal. Das war relativ stressig sogar, weil das Schreiben meiner Abschlussarbeit, meiner Bachelorarbeit, ich habe Medien und Kommunikation studiert, das ging Hand in Hand und lief parallel mit dem Schreiben von meinem Buch. Also ich habe beide Projekte wirklich parallel zu Ende gebracht und parallel geschrieben. Die wurden beide im März 2011 fertiggestellt. Und ja, seitdem arbeite ich im Medienbereich als Online-Journalist und Online-Marketing mache ich. Und in meiner Freizeit, da habe ich mir natürlich ein bisschen einen neuen Ausgleich suchen müssen, weil wenn du mal sowas Extremes wie Wrestling gemacht hast, da kannst du nicht irgendwie auf der Couch sitzen und Däumchen drehen und nichts tun. Da halten deine Füße einfach nicht still und du willst irgendwie beschäftigt werden. Und deswegen habe ich letztes Jahr mit Parkour angefangen, auch in einem Verein. Und das kennen sicherlich einige draußen von John Morrison. Der ist da so der prominenteste Vertreter unter den Wrestlern, der das auch macht. Und ja, wenn jetzt meine ganzen Verletzungen von beziehungsweise meine Operationen, wenn die ausgeheilt sind, dann werde ich Ende des Jahres anfangen mit MMA, Mixed Martial Arts. Da habe ich mir eine sehr, sehr schöne Schule ausgesucht hier in München. Habe mir da schon einige Trainings angeschaut und ja, freue mich schon sehr, sehr da anzufangen und meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und das ist für mich ja sicherlich auch interessant als jemand, der es quasi gewohnt ist, als Wrestler, dass dein Gegner immer mitspielt bei deinen Aktionen. Wie es denn ist, wenn dein Gegenüber genau das Gegenteil macht und eben versucht, deine Aktionen abzuwehren und zu kontern. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, damit anzufangen. Stört dich das eigentlich, dass man Wrestler, also die es früher mal gewesen sind oder ist auch heute noch im Präsens sind, dass man die gerne in der Gesellschaft als ziemlich minderbelichtet prognostiziert? Stört dich das eigentlich? Jein, weil ist. Oftmals ist das wirklich so ein Stereotyp, den die Wrestler auch selbst erfüllen. Natürlich nicht alle, aber es gibt diese schwarzen Schafe und das ist halt dann immer ein bisschen schade, wenn in irgendwelchen Fernsehshows genau diese schwarzen Schafe auftreten und halt ein schlechtes Licht auf die ganze Szene werfen. Aber ich persönlich muss sagen, damit musste ich mich jetzt gar nicht groß rumkämpfen. Also das kam eigentlich nie, beziehungsweise extrem selten vor, dass jemand auf mich jetzt zugekommen ist mit dem Vorurteil, ach, du bist ja nur ein Wrestler, du musst ja irgendwie hohl in der Birne sein. Also ich habe da keine negativen Erfahrungen mitgemacht, nee. Ja, dann lasse ich den Angelo noch mal ins Wort. Er will nämlich auch wieder mal wieder was fragen. Mal wieder. Ja, also ja. Ich habe zwei Fragen. Erstens noch eine Zusatzfrage zu dem vorhin. Die Reisekosten, werden die einem Wrestler eigentlich erstattet oder muss der dafür selber aufkommen? Denn es ist ja wirklich schon manchmal ein bisschen happig, wenn man dann nach Amerika fliegen muss. Wie läuft das dann? Genau, also wenn du anfängst, die ersten paar Jahre, bis du dich etabliert hast und bis dir überhaupt Gage gezahlt wird, da zahlst du nur drauf. Also da bekommst du gar nichts vom Wrestling zurück, da zahlt dir kein Veranstalter irgendwas, da bist du dann auch für deine eigenen Reisekosten verantwortlich. Aber am Anfang deiner Karriere, da fliegst du jetzt auch noch nicht wild durch die Weltgeschichte, sondern trittst halt innerhalb von Europa auf, also alles irgendwie Strecken, die man irgendwie größtenteils mit dem Auto erreichen kann. Und da ist das schon irgendwie bezahlbar. Aber ich persönlich finde das immer sehr, sehr wichtig und das passiert im Independent-Bereich leider auch nicht immer, dass Wrestler ihre, ja, nicht nur ihre Gage bezahlt bekommen sollten, sondern eben auch ihre Reisekosten. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Kollegen, gerade wenn es um Bookings auf anderen Kontinenten geht, selbst ihre Flüge bezahlen und halt nur eine kleine Gage bekommen und sich quasi selbst einfliegen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie sonst nicht gebucht werden würden, weil das Leute sind, die noch nicht so etabliert sind, dass ein Promoter sagt, ja komm, für den bezahle ich alles, da bezahle ich Gage, Hotel und Flug und auch noch ein bisschen Verpflegung, sondern Leute, die halt sonst keine Möglichkeit sehen, auf einem anderen Kontinent aufzutreten. Und ich persönlich hätte die Möglichkeit gehabt, genau das zu tun, 2007, 2008 bereits, da hatte ich viele Angebote aus den USA, wo Leute gesagt haben, ja, wir würden dich gerne buchen, aber den Flug können wir dir leider nicht bezahlen. Und da habe ich immer dankend abgesagt, weil das einfach mit meiner persönlichen Attitüde nicht kombinierbar war. Und als ich dann das erste Mal in den USA aufgetreten bin, halt eben bei IWA East Coast, beim großen Masters of Pain Turnier, da war das eben auch ein Promoter, Madman Pondo in dem Fall, der gesagt hat, hey, ich bezahle den Flug, die Gage, alles drumherum. Und da habe ich dann auch dankend zugesagt. Und ja, ich finde, das sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, dass Wrestler da nicht unnütz oder unnötig auf ihren eigenen Kosten hinbleiben. Okay, also dann habe ich noch eine Frage. Ja, zu Tournament of Death. Also ich habe ja auch mal im Internet ein bisschen recherchiert und habe da gesehen, dass Abdullah the Butcher angeblich einen gewissen Devin Nicholson angesteckt haben soll mit Hepatitis C. durch eine Klinge, die er dann für sich selbst und für den Gegner auch noch verwendet hat. Gab es sowas Ähnliches schon mal bei CC Dub in irgendeiner Form, wo du anwesend warst? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war ein Spot, den Masada und ich gemacht haben bei dem Tournament of Death Finale, wo die Idee war, dass er mir eine Spritzennadel, eine von diesen langen Nadeln, komplett durch beide Wangen sticht, also quasi auf der einen Seite rein, einmal quer durch den Mund, auf der anderen Seite der Wange wieder raus. Und dann hat er mich in einem Camel Clutch und ich konnte das Ganze aus und gewinne die Oberhand und sollte mir dann die Spritze aus der Wange, aus den Wangen herausziehen und sie ihm in seine Wange reinstecken. Und da hat er mir kurz vor der Aktion auch gecallt, von wegen benutzt doch bitte eine frische Spritzennadel, was jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Sorge zu tun hatte, sich mit irgendwelchen Krankheiten anzustecken, und Blut haben wir eh ausgetauscht, sondern eher damit, weil dann vielleicht ein Stumpf war und er ein sichereres Gefühl hatte, wenn ich eine neue Spritzennadel benutze, was ich dann auch gemacht habe. Aber ja, Hepatitis und AIDS und alle möglichen Krankheiten, die man in der Blutübertragung zuziehen kann, das ist ein ernstes Thema. Spreche ich auch in meinem Buch an und war mir dann auch in meiner Karriere sehr, sehr wichtig, weil es im Independent-Bereich in Nordamerika und in Europa, in Japan ist das anders, aber in diesen beiden Kontinenten einfach nicht der Fall ist, schrägstrich war, dass Veranstalter AIDS-Tests verlangen. Und was eigentlich traurig und erschreckend ist, weil man schaut sich mal andere Industrien an, wo auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, zum Beispiel die Pornoindustrie, da würde niemals jemand zugelassen werden zu einem Dreh, der keinen frischen, jungen AIDS-Test mit dabei hat. Und das ist natürlich, AIDS ist nur eins der Probleme, also das ist quasi die Spitze des Eisberges. Und ja, da habe ich damals sehr rebelliert dagegen und dann von Veranstaltern auch verlangt, AIDS-Tests von meinen Gegnern zu haben, was mir dann auch die ersten paar Male erfüllt wurde und dann aber wieder, dann hat man es leider wieder schleifen lassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch momentan in Europa und Nordamerika bei den Independent-Ligen nicht gang und gäbe ist, dass irgendwer seinem Gegner oder dem Veranstalter einen AIDS-Test vorlegt, was eigentlich sehr, sehr traurig und fahrlässig und ja, erschreckend ist. Da bedanke ich mich bei euch beiden für diese informative Anteilnahme. Und dann fahre ich jetzt einfach mal fort in meinem Skript. Steht nämlich eigentlich als nächstes die Frage, du hattest es vorhin schon angesprochen, dass du eine MMA-Karriere starten möchtest. Möchtest du die jetzt in demselben gewissen Maße anfangen, wie du das beim Wrestling mittlerweile schon geschafft hattest? Überhaupt gar nicht. Also das ist auch die falsche Formulierung. Ich möchte da gar keine Karriere anstreben, sondern ich sehe das als interessantes Training und als ein sehr, sehr gutes Workout, um einfach deinen Körper fit zu halten. Und habe jetzt aber gar keine Ambitionen, dass ich irgendwie sage, ich möchte in den Käfig steigen und bei irgendwelchen Shows antreten. Und die meisten Leute trainieren MMA auch nicht deswegen, sondern halt eben einfach aus Interesse an dem Sport. Und ich habe das so am Ende meiner Wrestling-Karriere gemerkt, dass mein persönliches fanmäßiges Interesse, weil auch als Aktiver bist du natürlich immer noch Wrestling-Fan, dass das sich irgendwie wegbewegt hat von Wrestling weg hin zu MMA. Und deswegen ist das einfach eine, ja, relativ natürliche Entwicklung für mich, dass ich eben mich jetzt darauf spezialisieren möchte. Hattest du denn eigentlich auch schon weitere Freizeitbeschäftigung, seitdem du dein Karriereende verkündet hattest? Im Sinne von sportlichen Freizeit? Genau, sportlich. Nee, also das sind die beiden Sachen. Also ansonsten natürlich, mein Gott, im Fitnessstudio habe ich fleißig weiter trainiert und eigentlich fast noch viel mehr trainiert als in der Zeit, wo ich Wrestler war, weil das das beste Mittel war, um meinen Körper wieder fit zu kriegen, nach dem Wirbelsäulenbruch einfach wieder Muskulatur aufzubauen und diese Muskulatur auch permanent aufrecht zu erhalten. Und das ist generell ja, für alle Sportler und auch vor allem für Wrestler das Beste, um Verletzungen vorzubeugen, einfach eine gute Muskulatur zu haben, weil die einfach wirklich als Polsterung, als Panzer wirkt und dich vor Verletzungen beschützt. Heißt das nun, dass du eine anderweitige Rolle im Wrestling-Business eher fakultativ ansiehst, also ziemlich wertlos, oder verfolgst du dann doch noch später mal einen Posten im Management irgendeiner großen deutschen Independent-Liga? Also wertlos sehe ich das überhaupt gar nicht an, im Gegenteil, weil Leute wie ich, die halt 10 Jahre Erfahrung gesammelt haben und etabliert waren und gut was gesehen haben von der Welt, die können natürlich jedem Produkt, jeder Liga irgendwie was beisteuern, auch wenn sie gar nicht selbst aktiv im Ring stehen. Und wo ich mich dann direkt nach meinem Karriereende eher gesehen habe, war in der Rolle des Kommentators. Das habe ich dann auch bei einigen Shows gemacht und auch das hat sehr, sehr gutes, ist auf sehr, sehr gutes Feedback gestoßen. Allerdings war da dann das Problem, dass die Liga, in dem Fall die WXW, Western Extreme Wrestling, schlichtweg nicht bereit war, dafür zu bezahlen. Und ja, was halt traurig ist, weil viele Wrestler bekommen kaum Gagen oder gar keine und dementsprechend ist natürlich erst recht kein Geld da für Leute wie Kameramänner und Moderatoren und all die anderen Leute, die ein Produkt besser machen würden. Was, finde ich, sehr, sehr schade ist und ja, damit sabotiert sich, finde ich, nicht nur das europäische Wrestling, sondern auch überhaupt das Independent Wrestling sehr, wenn weniger auf Production Value gesetzt wird, sondern ja, das Geld halt einfach teilweise ein bisschen falsch investiert wird. Und naja, gut. Dann ist eben geworden aus meiner Kommentatorenkarriere auch nicht weiter schlimm. Apropos WXW-Kommentator, du hattest in deinem Buch ja auch erwähnt, dass du damals oder vielleicht auch noch heute mit dem WXW-Gesellschafter Tassilo Jung befreundet bist und auch er ist ja auch Ringrichter. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob diese Freundschaft auch heute noch auferhalten ist? Ja, also ich finde, man muss unterscheiden zwischen sehr, sehr guten Bekannten, die man im Leben hat, und wirklich echten Freunden. Und Tassilo Jung ist sicherlich genau wie viele andere bei der WXW und wie auch die anderen WXW-Gesellschaften ein sehr, sehr guter Bekannter von mir, aber jetzt nicht irgendwie einer der engsten Freunde, die ich in meinem Leben habe. Und ich habe durchaus einige sehr enge Freundschaften durchs Wrestling-Business gewonnen, die ich auch immer noch weiter aufrechterhalte, mit Two-Face zum Beispiel. Das ist so, ja, damals ein Rookie gewesen, gegen Ende meiner Karriere bei der WXW, den habe ich unter meine Fittiche genommen. Oder auch mit dem X-Man, der auch bei der WXW auftritt, mit dem bin ich auch außerhalb vom Wrestling-Business befreundet. Und ja, wen ich natürlich auch nennen muss, ist jemand, den ich noch überhaupt nie persönlich getroffen habe, aber der dann erst nach meinem Karriereende zu einer wichtigen Bezugsperson und inzwischen wirklich zu einem guten Freund von mir geworden ist, nämlich Matt Burns, besser bekannt als Sick Nick Mondo. Vorhin haben wir es kurz angesprochen, eine der Ikonen gewesen, einer der Pioniere des Bereichs Hardcore High Flying und der hat mir sehr, sehr geholfen in meiner Zeit nach dem Wirbelsäulenbruch. Da zitiere ich auch in meiner Autobiografie einige der Briefe, einige der sehr langen Briefe, die er mir damals geschickt hat und die mir sehr viel Mut gemacht haben. Und davon abgesehen natürlich Marco Eisenbart, auch jemand, den ich durch die Wrestling-Szene kennengelernt habe und der seit vielen, vielen Jahren mein bester Freund ist und dann eben auch die beiden Dokumentationen veröffentlicht hat und produziert hat und Regie geführt hat, Crimson Mask und Cutting Deep. Das alles, genauso wie meine Autobiografie, meine Kämpfe, könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ja, da wollte ich den Gleisi in den Angelo nochmal fragen, ob ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Ja, also ich möchte nochmal auf eines der Tournament of Death Turniere zu sprechen kommen, nämlich das vom 6. Juni 2009. Das war ja eins, was woran sich vielleicht ein paar oder einige noch erinnern können. Du hast ja im ersten Match, hast du ja in einem sehr guten Match DJ Hyde besiegt und kamst dann nach und nach gegen Danny Havoc und Wakes. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und dann kam es später zu einem Match gegen Nick Gage, wo es ja zu einem tragischen Unfall eher gesagt kam und ob du das jetzt mal erläutern möchtest. Ja, klar. Also schreibe ich ja auch in meinem Buch sehr, sehr offen drüber, was passiert ist. Das Match musste abgebrochen werden, weil er sich eine so schlimme Schnittwunde direkt in der Achselhöhle zugezogen hat, die halt zwei Arterien gleich freigelegt hat und dass das Blut wirklich wie aus einem Wasserfall gesprudelt, also ganz, ganz schlimm. Das habe ich selten gesehen, dass also so eine so extrem klaffende Wunde, er war wirklich innerhalb von wenigen Sekunden komplett blutüberströmt, sein ganzer Körper, ist dann Backstage gerannt und wurde da verarztet und musste dann mit dem Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden und wurde sogar auf diesem Flug im Helikopter für 8 Minuten lang als klinisch tot anerkannt sozusagen und konnte dann nur durch reichlich Bluttransfusionen wieder zurück ins Leben im wahrsten Sinne des Wortes gerufen werden. Und ja, das war natürlich sehr, sehr tragisch damals und für mich natürlich auch mit gemischten Gefühlen verbunden, weil ich wurde zwar dann zum Turniersieger ernannt, quasi durch absoluten Knockout des Gegners, aber Das war kein ruhmreicher Sieg, also da war ich nicht irgendwie stolz drauf und deswegen war ich dann auch sehr froh, dass quasi ein paar Monate später ein weiteres Tournament of Death gab, eben Tournament of Death Rewind, wo die Geschichte sozusagen zurückgedreht wurde, die Zeit zurückgedreht wurde und wo ich mir dann den Turniersieg auch verdienen durfte. Und ja, das war eine sehr, sehr schlimme Verletzung, die Nick Gage da erlitten hat und ich habe ihn auch dann gesehen, die Tage hinterher, als er wieder nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus rauskam. Da haben wir uns quasi abgewechselt, er kam aus dem Krankenhaus raus, ich bin ins Krankenhaus rein, weil ich hatte Verbrennungen dritten Grades von dem Erstrundenmatch gegen DJ Hyde und die sich dann sehr, sehr schlimm entzündet haben, da sah ich irgendwie grün aus wie der Hulk und ja, dann hatten wir so eine Art Lazarett, wo wir dann ein paar Tage untergekommen sind und Zeit miteinander verbracht haben und beide eigentlich nur noch komplett körperliche Wracks waren, die tagelang nur vor sich hin vegetiert sind und irgendwie gar nichts mehr tun konnten und ja, das war auch eine der Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, Junge, Junge, mit diesen Deathmatches musst du bald aufhören, weil sonst bringen die dich ins Grab und das war halt einfach nur ein dummer Unfall, der passiert ist, bei dem er sich verletzt hat und das hätte genauso gut mir passieren können und ja, da gehen schon alle Alarmglocken an. Also so eine Verletzung beeinträchtigt dann auch jeden Wrestler, um nachzudenken, ob man nicht besser einen Schritt oder einen Gang zurücklegen würde oder sogar aufzuhören, wenn sowas passiert. Ja, natürlich, also vor allem in dem Fall ganz extrem, weil der Spot, bei dem das passiert ist, den haben wir nur ganz kurz vorher abgesprochen und gecallt und das war quasi, als ob wir eine Münze geworfen hätten, also von wegen, nimmst du den Bump oder nehme ich den Bump und er hat gesagt, ja, nehme ich, passt schon und das hätte genauso gut ich sein können, der da reingeflogen wäre, in die deutsche Struktur aufgeschnitten hätte und ja, klar, also da kommt man ins Grübeln, auf jeden Fall. Okay, dann wäre es das von meiner Seite erstmal, danke. Ich könnte vielleicht nochmal ganz kurz was zu Nick Gage sagen, denn der ist ja wirklich auf der gesellschaftlichen Schicht eher weiter unten, denn der sitzt ja wegen eines Banküberfalls mittlerweile schon im Gefängnis. Alex, wie war denn deine persönliche Meinung von Nick Gage? Das klingt sehr böse, wenn man sowas sagt, aber irgendwie auf eine gewisse Art oder in einer gewissen Art und Weise habe ich schon auf ihn heruntergeschaut, weil er halt eines dieser extremen Negativbeispiele im Wrestling war, von jemandem, der nichts außer dem Wrestling kennt, der halt wirklich nur fürs Wrestling gelebt hat und außerhalb davon absolut gar nichts hatte. Kein Standbein, keine Interessen, keine Bildung, kein Nichts. Also der hat wirklich nur fürs Wrestling gelebt und das hat mich dann deswegen auch gar nicht überrascht, dass er irgendwie diese Kurzschlussreaktion getroffen hat, hey, ich muss jetzt eine Bank überfallen und sich dadurch sein Leben vermasselt hat. Und ja, ich finde, das ist sehr schade, wenn Leute sich nicht ein zweites Standbein wenigstens aufrecht erhalten für ihre Zeit nach der Karriere. Und das ist auch was ich aufstrebenden Leuten immer rate. Also es kommen oft irgendwelche ja, Jungspunde zu mir, die mit Wrestling-Training beginnen wollen und so nach essentiellen Tipps fragen. Und das ist eins der ersten Sachen, die ich jedem erzähle. So, sorg dafür, dass du ein zweites Standbein hast für die Zeit danach und ansonsten viel Glück beim Training. Ich glaube, du sprachst ja vorhin Signing Mondo an. Also ich glaube, es war nicht Madman Pondo, oder? Das sind zwei andere Leute, ja. Gut, ja, deswegen Signing Mondo, nicht, dass ich mich hier vertue oder irgendwie vertan habe. Denn Signing Mondo musste ja vor exakt 10 Jahren müsste das gewesen sein. Also mit John Zendik ist er ja auch aus einem sozusagen auf ein Gerüst gefallen aus oder gekracht oder durchgekracht. Man kann es ja wirklich schon so hart formulieren. Aus 10 Metern von einer Plattform durchgekracht und das waren ja auch viele Eisenstangen und Tische. Und aus diesem Grund musste ja Signing Mondo auch seine Karriere beenden. Das war auch jetzt vielleicht ein kleiner Grund, warum er dich dann später angeschrieben hat. Also nur für die Leute da draußen, die jetzt mit Signing Mondo wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Genau, wobei kleine Korrektur dazu, also er hat gar nicht wegen diesem einen Bump seine Karriere beenden müssen. Der ist am Tag gewesen, wo er seine Karriere beendet hat. Also das war auch eins von diesen Tournament of Death Turnieren, Tournament of Death 2. Und im Halbfinale hat er eben diesen geisteskranken Bump genommen von einem zweistöckigen Haus runter und hat dann aber noch das Match zu Ende bestritten und dann später auch im Finale bestritten. Aber für ihn stand vorher schon fest, dass er seine Karriere beenden wird. Ganz egal, wie der Abend ausgeht und naja, er hat sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Riesenbang verabschiedet. Alex, dafür bist du ja da, dass du Korrekturen machst und das Gesamte aus deiner Sicht erläuterst und deswegen nochmal vielen Dank dafür. Da wir ja auch schon von deinem Buch Meine Kämpfe gesprochen haben, wo einige Themen ja auch etwas näher erläutert werden, möchte ich dich mal ganz kurz fragen, wie würdest du dein Buch denn ganz, ganz kurzweilig beschreiben? Eine Autobiografie über jemanden, der eine sehr extreme Leidenschaft hatte und bereit war, diese Leidenschaft jeden Preis zu bezahlen und der sich dann damit arrangieren muss im Verlaufe der Geschichte, dass ihm diese Leidenschaft entrissen wird und nicht mehr Teil seines Lebens ist und sein Leben neu sortieren muss ohne diese Leidenschaft. Jetzt habt ihr also mal einen ganz kurzen Überblick bekommen über sein Buch, Meine Kämpfe. Wie gesagt, ich mache dann auch nochmal ganz kurz Werbung. Man kann das auf Amazon.de als E-Book für 6,50 Euro und als Printversion auf Amazon, aber ebenso auf meinekämpfe.de für 16,50 Euro bestellen. Genau, und bitte nicht die Printversion auf Amazon bestellen, weil erstens wartet ihr da länger, weil die haben das nicht versandfertig. Und zweitens verdiene ich daran nicht so viel, als wenn ihr es direkt bei mir bei www.meinekämpfe.de bestellt. Und außerdem mache ich da natürlich auch Gratis-Signaturen. Ich signiere euch eure Bücher, das bekommt ihr bei Amazon natürlich nicht. Deswegen werdet ihr doof, wenn ihr da bestellt, außer das E-Book natürlich. Gerne genau. Euch holen. Ich hatte die persönliche Widmung gerade ganz vergessen, wo es hier mit auf meinem Zettel steht, naja, egal. Also Werbung gemacht habe ich zumindest. Alex, wurde dir beim Schreiben denn erstmal richtig bewusst, was für tolle Erinnerungen du denn überhaupt mit dem Wrestling verbindest? Total, also das zum einen, was für schöne Erinnerungen, weil ich musste natürlich vorher auswählen, wie das jeder Buchautor macht, was für Geschichten nimmst du rein und du legst dir quasi erstmal alle, du sammelst erstmal wieder alle Geschichten und kramst sie aus deiner Erinnerung hervor und gewinnst einen Überblick über das, was passiert ist. Aber genauso kriegt man halt auch nochmal vor Augen gehalten, ach du Scheiße, das war ja richtig krass, das Zeug, was sich da gemacht hat, was man wirklich erst mit ein bisschen Abstand zur Materie versteht, also erst nach dem Karriereende, weil also vor allem die Deathmatches spreche ich jetzt natürlich an, als ich die noch bestritten habe, aktiv, da waren die für mich normal. Und ich glaube, Crimson Mask erläutert das auch sehr, sehr schön, diesen Zwiespalt zwischen der Normalität und der Routine, die ein Deathmatch-Wrestler hat, und nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, die das Tag ein, Tag aus, jedes Wochenende machen, sich durch Stacheldraht, Leuchtstoffröhren und Glas und was auch immer schmeißen, und für die das einfach normal ist. Wie halt jemand morgens aufsteht und ins Büro geht, so stehen wir auf und schmeißen uns abends durch Glas. Und das ist mir dann auch wirklich erst durchs Schreiben vom Buch und durch ein bisschen Reflexion bewusst geworden, hoppla, das war ja alles andere als normal, was du da 10 Jahre lang gemacht hast. Bei Crimson Mask konnte man ja verschiedene Backstage-Erlebnisse von dir bewundern. Da würde ich dich gerne mal fragen, wer war denn überhaupt dein bester Freund hinter den Kulissen? Also meine größte Bezugsperson oder Vertrauter, quasi eine Vaterfigur, war für mich immer Hate, der auch in der Dokumentation zu Wort kommt und symbolisiert die tragische Gestalt der Wrestling-Szene und was passieren kann, wenn das Wrestling quasi dir das Leben kaputt macht und dir nicht nur deine Gesundheit raubt, sondern eben auch Geld, weil er war damals auch Veranstalter, Promoter der WXW, Gründer der WXW damals auch und hat sehr, sehr großes Minus gemacht und seine Frau verloren, sein Haus verloren, sein ganzes Leben durch das Wrestling verloren und ansonsten nicht so im Sinne von bester Freund, aber ein sehr, sehr guter Kumpel auf jeden Fall war Drake Younger, der ja auch in Crimson Mask einer der Hauptakteure ist und ja, man sieht uns bei unseren 3 wirklich richtig extremen Matches, die wir hatten, das Saw Death Match, dieser, ja, inzwischen kann man es wirklich schon als Untergrundklassiker bezeichnen, das erste Mal, dass im Wrestling irgendwie ein Stuhl mit Rasierklingen bestückt und Spritzen und Bohrmaschinen und all so Mist verwendet wurde. Und dann auch unsere beiden Matches, die wir danach hatten. Da sieht man sehr, sehr viele Szenen von uns backstage, wie wir uns auf die Matches vorbereiten, zwischen den Matches, Vorbereitungsphasen, wie man mental mit sowas zurechtkommt, zu wissen, oh Gott, ich werde jetzt mit jemandem in den Ring steigen, den ich eigentlich total mag und werde mich aber irgendwie blutig schlagen mit dem. Und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Konflikt, den der Film da beleuchtet. Und was ich auch noch dazu sagen möchte zu Crimson Mask, das Schöne an dem Film ist, dass er alles von 2 Seiten beleuchtet und wirklich jeden Aspekt und jede Frage, die aufgeworfen wird, und dass er einem nichts vorkaut, dass er kein Ergebnis vorkaut und keine Überzeugung, keine Attitüde, sondern dass sich wirklich jeder seine Meinung selbst bilden muss am Ende vom Film über das, was er da gerade gesehen hat, was natürlich sehr, sehr extrem ist, weil Leute in den Ring steigen, die sich gegeneinander wirklich malträtieren mit allen möglichen Gegenständen. Und es kommen Leute zu Wort, Aktive, die dafür sind, die dagegen sind, die erklären, wie man Deathmatches gut bestreiten kann, was an Deathmatches falsch gemacht wird, und auch die ganzen Risikofaktoren werden angesprochen, sowas wie die Krankheiten, die über Blutübertragung ja, von einer Person zur anderen wandern können, sowas wird angesprochen, auch von Aktiven alles selbst. Und ich finde, das macht den Film sehr, sehr interessant, weil er quasi, es ist wie so eine Art rege Diskussion, als wenn man sich so ungefähr 12 Wrestler nimmt, die an den großen Tisch setzt und die einfach miteinander reden und das Ganze vermischt mit vielen, vielen Action-Szenen und vielen Backstage-Eindrücken. Und auf jeden Fall ein sehenswerter Film, und für den gilt dasselbe wie für das Buch. Sehenswert auch vor allem für Leute, die mit Wrestling nichts am Hut haben, und das war Marco Eisenbart und mir auch sehr, sehr wichtig bei Crimson Mask, dass sich den Film jemand anschauen kann, der kein blassen Schimmer hat, was Wrestling ist, geschweige denn, was Deathmatch Wrestling ist, und der sich trotzdem den Film angucken kann und alles versteht von vorne bis hinten und eintauchen kann in eine ihm neue, verrückte Welt. Bester Freund, das war vielleicht wirklich etwas zu polyvalent formuliert, aber ich möchte euch beide jetzt nochmal mit einbeziehen, Gleisi und den guten Angelo. Denn habt ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich des Buches Meine Kämpfe an den Alex? Nee, also über das Buch jetzt nicht. Also, nee. Gut, weil, von meiner Seite her auch nicht, nein. Gut, weil ihr habt das ja nicht gelesen, deswegen, aber deswegen sollt ihr es ja auch kaufen als E-Book. Noch nicht, halt. Noch nicht. Um es mal so zu formulieren. Was mich auch noch interessieren würde, oh Alex, was wolltest du sagen? Ja genau, was man zu dem E-Book noch dazu sagen könnte, als kleinen Unterschied zu der Printversion, bei so einer Printversion, da ist man natürlich, was die Bilder angeht, die Bilderauswahl angeht, ein bisschen eingeschränkt, und das Buch in der Printversion hat eben 12 Seiten in der Mitte mit schönen Hochglanzaufnahmen, also die besten Schnappschüsse meiner Karriere. Und in der E-Book-Version, da hatte ich mehr freie Hand und konnte quasi so viele Bilder reinpacken, wie ich wollte. Und das hat dann auch nochmal 55 Bilder, wo ich teilweise sehr, sehr, sehr tief in meinen Archiven gekramt habe, um die nochmal zu finden. Also wer wissen möchte, wie schäbig es aussah bei europäischen Wrestling-Shows Anfang des Jahrtausends, der soll da bitte bei dem E-Book zuschlagen. Jetzt möchte ich dich noch gerne fragen, welche Unterschiede gibt es denn zwischen der ersten und der zweiten Auflage, auch was die Bilder betrifft? Was die Bilder betrifft, kaum welche. Da wurde nur ein Bild ausgetauscht von der Hall of Fame, weil ich schlichtweg, nachdem die Erstauflage gedruckt wurde, nochmal ein sehr, sehr schönes Bild gefunden habe von der Hall of Fame. Das hat es eben jetzt in die zweite Auflage geschafft. Und ansonsten die Erstauflage, die es inzwischen auch nicht mehr gibt, also die ist vergriffen, komplett ausverkauft. Bereits nach eineinhalb Monaten war die ausverkauft. Das neue... Die Zweitauflage ist eben ein Taschenbuch, ein Softcover, dementsprechend natürlich auch ein paar Euro günstiger, als es die erste Auflage war. Und ansonsten viel geändert hat sich nicht. Es ist halt jetzt ein Verlagslogo drauf und ein ISBN-Code. Und hinten auf der Klappe ist eben ein Klappentext vorhanden, wo bei der Erstauflage, das habe ich mir geklaut von der ersten Autobiografie von Mick Foley, bei der Erstauflage von mir war hinten eine Abbildung von meinem Körper mit ganz vielen Pfeilen, die auch die verschiedenen Körperregionen zeigen und die Verletzungen auflisten, die ich mir zugezogen habe im Laufe meiner Karriere. Die Abbildung gibt ihr dann aber auch nochmal online, überall auf meinekämpfe.de, auch auf der Facebook-Seite von meinekämpfe, auf facebook.com/meinekämpfe, und findet ihr aber eben auch in der gedruckten Version von der Zweitauflage nochmal. Aber gut, Alex, habe ich dich da gerade unterbrochen, oder? Nee, das war der einzige Zusatz, den ich sagen wollte, halt nicht mehr hinten auf der Klappe drauf, sondern eben jetzt im Buch drin. Okay. Hättest du eigentlich die Ambition, dank des großen Erfolgs der ersten und zweiten Auflage noch ein weiteres Wrestling-Buch zu veröffentlichen, oder hast du mittlerweile schon alle Fakten und Erinnerungen zusammengetragen? Nee, also ich habe sogar eine Idee für ein Wrestling-basiertes Buch, war, worüber ich dir jetzt aber nicht sehr viel mehr verraten kann, als dass es eine Idee. Und ob ich das jemals umsetze, hängt ein bisschen davon ab, ob ich die Zeit und die Muße finde, weil, ja, so als Künstler möchte ich sagen, da muss man halt auch einfach manchmal abwarten, bis die Muße einen überkommt. Und ja, wenn man nicht in der Stimmung ist zu schreiben, dann sollte man es auch lassen, weil das Produkt nicht gut. Aber eine Idee dazu ist vorhanden, auch Ideen zu Büchern, die mit Wrestling gar nichts zu tun haben, die dann eher in den Bereich Fiktion gehen. Also da wird in den kommenden Jahren garantiert noch was von mir kommen. Und woran ich aber arbeite, jetzt gerade ganz aktuell, ist eine Hörbuchversion von meiner Autobiografie. Die wird es dann auch in wenigen Wochen auf meiner Homepage zu bestellen geben. Für all diejenigen unter euch, die jetzt ja schon knapp eine Stunde diesen Podcast hören und sich denken, Mann, ich habe immer noch nicht abgeschalten, weil dieser junge Mann, der hat eine so sympathische Stimme, da möchte ich, dass der mich in den Schlaf singt und mir aus seinem Leben. Das könnt ihr euch dann in wenigen Wochen auf meiner Homepage bestellen. Das war also ein kurzer und formaler Überblick über die Dokumentation Crimson Mask, die auf DVD ja im März erschienen ist, und ebenso das die zweite Auflage des Buches Meine Kämpfe. Jetzt hatte ich noch zwei User-Fragen für dich parat, wenn das kein Problem wäre. Ja, klar, logisch, her dann. Denn ich hatte, der Speedy meinte, dass du so etwas Ähnliches wie Straight Edge wärst. Nicht nur so etwas Ähnliches, sondern ich bin Straight Edge, genau, also das kennen ja die meisten von CM Punk, diese Lebensattitüde, kein Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten zu konsumieren, nichts, was irgendwie den Körper in irgendeiner Art und Weise betäubt, was einen natürlich auch in gewisse Konflikte bringt, also mich jetzt jüngst, gerade erst, als ich im Krankenhaus war und eben auch meine Schmerzmedikation verzichtet habe nach der Operation. Und natürlich die Ärzte auch im ersten Moment sagen, junger Mann, sind Sie sich denn da sicher? Glauben Sie wirklich, dass Sie das aushalten möchten ohne Schmerzmittel? Und ja, da muss man einfach konsequent sein in solchen Fällen und das eben in Kauf nehmen. Wobei Schmerzen ja nicht unbedingt was Negatives sind, sondern einem gerade bei sowas, bei der Verletzung nach einer Operation auch zeigen, hey, guck mal, das sind Bewegungen, die kann dein Körper noch nicht, da tut's weh. Diese Bewegungen lässt du einfach in Zukunft. Wie gehst du denn oder wie stehst du denn eigentlich generell zum Umgang mit Schmerzmitteln im professionellen Wrestling? Siehst du das positiv oder negativ? Jetzt mal von der Tatsache abgesehen, dass du Straight Edge bist. Also für mich war das natürlich durchaus auch ein Disput als vor allem Deathmatch-Wrestler, weil das ist natürlich das Szenario, in das du dich begibst, wo es am ehesten Sinn machen würde, hinterher Schmerzmittel zu konsumieren. Weil da fügst du deinem Körper ja richtig schlimme Dinge zu. Und da habe ich aber immer darauf verzichtet. Und das war mir auch sehr wichtig, weil einfach, wie ich es gerade eben gesagt habe, wenn der Körper Schmerzen fühlt, dann ist das nicht zwingend was Schlechtes, sondern dann lernst du deinen Körper sehr viel besser zu verstehen. Und er will dir damit ja nur zeigen, hey, Vorsicht, bitte jetzt einen Gang zurückschalten, das ist gerade zu extrem. Und deswegen war es mir auch immer sehr, sehr wichtig, nicht betäubt zu sein bei solchen Matches oder danach, um wirklich meine Grenze besser ausloten zu können und meine Grenzen besser zu kennen, als es eben der Fall wäre, wenn ich meinen Körper betäuben würde und quasi zum Superman wäre, der alles einstecken kann, weil er ist ja betäubt. Und es ist natürlich sehr, sehr weit verbreitet im Wrestling, nicht nur im Independent Wrestling, sondern überhaupt generell, dass Leute Schmerzmittel nehmen. Ich muss auch sagen, das war eher die Regel bei meinen Kollegen, dass Leute Schmerzmittel genommen haben, als dass sie es nicht genommen haben. Und ja, gerade bei Leuten in der WWE auch, da kann man das sehr gut verstehen. Also das hat nichts mit Gutheißen zu tun, aber man kann es verstehen, dass die gelegentlich auf Schmerzmittel zurückgreifen, weil die haben einen so strikten Plan, sind 300 Tage im Jahr on the road, dauernd am Reisen, haben viel mehr Shows in der Woche als jeder Independent-Wrestler. Die ganzen House-Shows kommen ja auch dazu. Nicht nur die Fernsehauftritte, sondern die House-Shows, was vielen Leuten ja nicht bewusst ist. Und da habe ich den allergrößten Respekt vor denen, dass die das mit sich machen lassen. Natürlich, im Ring selbst gehen die einen Stil, der ein bisschen weniger extrem ist als das, was du im Independent-Bereich siehst, aber auch nicht so viel weniger. Also das macht den Körper trotzdem kaputt und schlaucht dich trotzdem enorm, was die WWEler dort leisten. Und ja, natürlich, für die bedeutet eine Auszeit auch, nicht im Ring zu stehen, nicht im Fernsehen präsent zu sein und eventuell kein Geld zu verdienen oder gefeuert zu werden. Und deswegen greifen die auf Schmerzmittel zurück. Das liegt irgendwie in der Natur der Dinge, möchte ich sagen. Die abschließende Frage, die ich noch habe vom Speedy, ist, welche Wrestling-Promotion spricht dich am meisten an? Ich muss ganz ehrlich sagen, und das überrascht den meisten sicherlich, aber das ist die WWE. Also das ist das Produkt, was ich persönlich am liebsten sehe bzw. Gesehen habe. Also jetzt momentan verfolge ich nur noch die Pay-Per-Views und schaue mir ansonsten wirklich kaum noch irgendwie Wrestling an, weil vielleicht einen kurzen Clip auf YouTube, wenn irgendwie ein Kollege von mir ein interessantes Match hatte, aber also ein guter Freund von mir, aber ansonsten Schaue ich gar nicht mehr viel, Wrestling konsumiere da gar nicht viel, aber ich finde, die WWE bietet einfach das rundum beste und am besten produzierte Produkt, ist einfach so, kann man nicht abstreiten und ja, von daher für mich auch immer noch interessant. Hast du aber die GFW noch nicht gesehen? Das musste jetzt sein, Entschuldigung. Da werde ich mal reinschauen, vielleicht ändert sich das dann ja. Ja, okay, gleich, Angelo, habt ihr dann noch irgendwelche Fragen? Nee, also nur noch eine Frage, weil du hattest ja unter anderem meinen persönlichen Lieblingssong Diamond Eyes von Shinedown mal als Theme-Song und ich wollte fragen, wie du zu diesem Song gekommen bist. Das ist sehr, sehr interessant, dass du das ansprichst. Dazu gekommen, das ist gar nicht der interessante Teil der Story, aber dazu gekommen bin ich einfach, weil ich mit Two-Face, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, zusammen im Auto saß im Sommer 2010, kurz ein paar Wochen nachdem der Song rauskam und der hat mir den eben vorgespielt und ich bin ein riesiger Shinedown-Fan, also das ist mit Abstand meine Lieblingsband, bin ein Fan von denen der ersten Stunde, war beim ersten Konzert, was die Jungs in Europa hatten, anno 2006 war ich anwesend, stand in der ersten Reihe und also wirklich wie so ein kleines Groupie, nein, aber bin sehr begeistert von den Jungs und ihrer Musik und allem und das hat mich dann selbst dazu überrascht, dass die einen neuen Song hatten, den ich noch nicht kannte und Two-Face hat den vorgespielt und wir schauen uns beide nur an und als Wrestler, da denkt man durchaus manchmal auch identisch und schauen uns an und wissen beide, dass der andere genau dasselbe denkt, nämlich, ach du Scheiße, das ist eine richtig gute Einlaufmusik, das ist ein richtig gutes Entrance-Theme. Das sollte doch einer von uns beiden benutzen. Und dann habe ich schnell gesagt, hier, Dips, ich möchte bitte diesen Song in Zukunft als mein Entrance-Theme benutzen und kam dann auch die letzten Monate meiner Karriere dazu raus. Und ich habe Shinedown das erste Mal wirklich getroffen. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das war 2009, wo ich mich mit den Jungs auch wirklich lange, einen Abend lang unterhalten habe und Party gemacht habe mit denen und wo sie mir sehr interessante Geschichten erzählt haben, zum Beispiel von Liebschaften, die sie hatten im WWE-Lockerroom mit gewissen Diven und teilweise scheinbar Mitglieder, die damals verheiratet waren, die mir dann ganz stolz erzählt haben von ihren Liebesgeschichten mit Kelly Kelly und so weiter. Aber darauf möchte ich nicht mehr eingehen. Und die Jungs habe ich dann auch jetzt dieses Jahr im Februar nochmal getroffen. Da haben sie auch ein Konzert in München gegeben und dann habe ich hinterher kurz die Gelegenheit gehabt, mit denen zu sprechen und habe denen auch einfach nochmal meinen Dank ausgesprochen, weil ich hatte die auch vor dem Konzert kontaktiert und gefragt, ob sie den Little Diamond Eyes spielen könnten, weil mir das einfach extrem viel bedeutet hätte und letztendlich auch bedeutet hat, weil sie haben den Song gespielt, diesen Song einmal live zu hören, weil es halt einfach meine Entrance-Theme war und mir auf eine gewisse Art und Weise irgendwie sehr geholfen hat, nochmal ein Stück mehr vom Wrestling loszulassen, dieses Stück dann live performt zu sehen von den Jungs. Ja, das habe ich mir dann hinterher auch mich sehr bei denen bedankt, dass sie die Nummer gespielt haben. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment für mich, wie, glaube ich, all meine Freunde bestätigen können, die während des Konzerts neben mir standen und während dem Song und die pure Freude in meinen Augen gesehen haben, dass wir das nicht spielen. Gut. Okay, ja, Kleisi, damit ist deine Frage beantwortet. Hast du noch eine? Nee, ich habe jetzt keine mehr. Gut, Alex, wir bieten dir jetzt hier noch letztendlich noch einmal die Möglichkeit, dein Buch und die Doku zu bewerben. Also Kinder, das passt auf, wir haben es zwar schon tausendmal gesagt, aber die Dokumentation Crimson Mask, die bekommt ihr auf www.meinekämpfe.de und dort bekommt ihr auch alles andere, meine Autobiografie, die es in der E-Book-Version auch auf Amazon gibt. Meine Kämpfe heißt die Autobiografie, deswegen die Homepage www.meinekämpfe.de. Das Ganze natürlich auch auf Facebook vertreten. Da könnt ihr die Sache liken unter facebook.com/meinekämpfe. Und auf Twitter bin ich natürlich auch aktiv, @thumbtackjack. Da könnt ihr mich gerne löchern mit euren Fragen. Könnt ihr auch auf Formspring machen, da gibt es mich auch unter demselben Namen, @thumbtackjack. Alle Infos, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf www.meinekämpfe.de. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, antworte ich gerne, wenn ich die Zeit finde. Und ja, dann würde ich euch beiden ganz recht herzlich danken, dass ihr mir die Chance gegeben habt, hier beim Podcast ein bisschen zu erzählen. Euch drei. Nein, Entschuldigung. ja, vormerken, das Hörbuch von Meine Kämpfe, von meiner Autobiografie kommt auch demnächst, die nächsten Wochen könnt ihr euch dann auch bestellen. Und ja, danke euch. Ja, wir danken dir. Mensch, was für eine Frage. Und damit verabschieden wir dich und auch unsere Hörer da draußen zum ersten Interview-Special des Kayfabe-Podcasts. Einen geeigneten Namen werden wir dafür wahrscheinlich auch noch finden, oder was meint ihr, Jaisi, Angelo? Natürlich. Natürlich. Ja. Und damit sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war das lange Interview mit Thumbtack Jack und ich hoffe, ihr schaltet dann auf der Homepage und auf YouTube ein, wenn am Freitag bzw. am Samstag die SmackDown und NXT Analyse von mir kommen. Bis dann. Ciao.